Feldsprecher Polska Telekom, Hafenamt, Quarantänestation, Hafen von Swinemünde an Radio Aphorée. Zu meiner derzeitigen Ausstattung gehört ein fehlendes Fernsprechgerät, das hier abmontiert worden ist und an dieser blauen, weißen Überdachungshaube des ehemaligen Fernsprechers befindet sich nur noch ein Aufkleber der polnischen Telekom mit den Vorwahlen der einzelnen Städte, polnischen Städte, sowie rechts neben dem ehemaligen Fernsprecher ein Drahtkorb auf Rollen, in dem Einwegplastikflaschen und Müllsäcke aufbewahrt werden. Ansonsten gehört zur Ausrüstung links neben dem Fernsprecher drei Fahnenmasten, an dem die europäische, die Fahne von Swinemünde und die polnische Flagge gehisst sind. Ansonsten außer einem wartenden Bus der Stadtwerke von Swinemünde, wo sich ein Busfahrer gerade eine Zigarette anzündet, hier im Hafen von Swinemünde keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.